Es hörten aber die Apostel und die Brüder in Jude davon, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen haben. Als aber Petrus nach Jerusalem hinaufkam, rechteten die aus der Beschneidung mit ihm, weil er bei unbeschnittenen Männern eingetreten sei und mit ihnen gegessen habe. Petrus aber hob an und legte es ihnen der Ordnung nach dar: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und sah in Verzückung ein Gesicht, ein Gerät herunterkommen wie eine große Leinwand, die an den vier Ecken herabgelassen ward vom Himmel, und es kam bis zu mir, wie ich hineinsah. Gewahrte ich die vier Füßler der Erde, und die wilden Tiere, und die Kriechenden, und die Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme zu mir sagen: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Ich sagte aber: Nicht doch, Herr, ist mir doch niemals etwas Gemeines oder Unreines in den Mund gekommen. Es antwortete aber zum zweiten Mal eine Stimme vom Himmel: Was Gott gereinigt, das erkläre du nicht für gemein. Dies wiederholte sich aber dreimal, und es ward alles wieder hinaufgezogen in den Himmel. Und siehe, also gleich standen drei Männer an dem Hause, darin ich war, abgesandt von Caesarea zu mir. Der Geist aber hieß mich, mit ihnen gehen ohne Bedenken. Mit mir aber zogen noch diese sechs Brüder, und wir kamen in das Haus des Mannes. Er aber berichtete uns, wie er den Engel gesehen hatte in seinem Hause stehen und sprechen: Schicke nach Joppe, und lasse Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch welche du Heil erlangen wirst, und dein ganzes Haus. Da ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie auch auf uns im Anfange. Ich gedachte aber des Wortes des Herrn, wie er sagte: Johannes hat euch mit Wasser getauft, ihr sollt aber getauft werden mit Heiligem Geist. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verlieh, wie auch uns, auf den Glauben an den Herrn Jesus Christus hin, wie vermochte ich Gott zu hindern? Als sie aber dies hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sagten: So hat nun Gott auch den Heiden die Busse zum Leben verliehen. Die sich zerstreut hatten nun von der Bedrängnis wegen Stephanus her, zogen herum bis nach Phoenike, Kypros und Antiochia, ohne jemanden das Wort zu verkünden außer Juden. Unter ihnen aber waren etliche Kyprier und Kyrenäer, die da kamen nach Antiochia und redeten dort auch zu den Griechen und teilten ihnen die frohe Botschaft mit vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Anzahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber das Gerücht von ihnen der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren, und man sandte den Barnabas nach Antiochia. Dieser kam, und da er die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermunterte alle mit des Herzens Vorsatz bei dem Herrn auszuharren, denn er war ein braver Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine ansehnliche Menge gewonnen. Er zog aber aus nach Tarsus, den Saulus aufzusuchen, und da er ihn gefunden, brachte er ihn nach Antiochia. Dort kamen sie ein volles Jahr in die Versammlung der Gemeinde und lehrten eine ansehnliche Menge, und damals zuerst in Antiochien bekamen die Jünger den Namen Christianer. In diesen Tagen aber kamen von Jerusalem herab Propheten nach Antiochia. Einer von ihnen aber, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist, dass eine große Hungersnot für den ganzen Erdkreis bevorstehe, die denn unter Claudius kam. Von den Jüngern aber wurde beschlossen, dass jeder von ihnen nach seinem Vermögen den in Jude wohnenden Brüdern Hilfe schicke, was sie auch taten, indem sie es durch Barnabas und Saulus Hand an die Ältesten sandten.